Byte FM. Es ist 12 Uhr. So, dann fangen wir auch schon an. Heute ist Samstag, 12 Uhr, und ihr wisst ganz genau, jeden zweiten Samstag um 12 Uhr gibt es die Urban Landmusik bei Byte FM mit Country und Western, klar, und Blues und, wenn man Glück hat, ein bisschen Soul, und heute hat man Glück, und das Ganze mit Knut Benzner. Hallo. Das ist nicht, wenn man da I'll be waiting to tell you the truth. there's a hole in the ground with my name on it. If you leave me, that's where I belong. If you decide to stay, come and lay there with me. Together we'll twine and we grow. Ich weiß nicht, was das heißt, denn das war Finnisch, das war Ina Forsman, die hat eine neue CD gemacht. Die CD heißt Live, wurde in diversen Clubs in Helsinki aufgenommen. Die ist gerade erschienen, diese CD. Und dieser Song, der kommt aus dem Club, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Tavastia in Helsinki, in der Mitte von Helsinki, Studentenclub, ein Studentenmusikclub, sagen wir so, in dem schon alle möglichen Leute aufgetreten sind. Hanoi Rocks und Nico, Sir Douglas Quintet, die Fabulous Thunderbirds, Jason and the Scorchers, die Dead Kennedys, die Ventures, Public Image Limited, die Pogues, Nick Cave und nun eben auch sie, Ina Forsman, die ja nun, wie ich sagte, aus Helsinki kommt. Hier sind die Avett Brothers und der Song, der heißt Country Kid. I was a country kid, through and through. I got my bare feet bit by a wrecking crew. A fire ants on a mission for total domination of the front yard. 3 years old on a ramshackle farm. Winnie the Pooh in the crook of my arm. Brother and sister not meaning no harm, picking on me. I was a country kid with a strong foundation, getting myself a whole second education. In the back of the bus, kids kissing and cussing all around me. One more pickup in the trailer park. Hand to mouth living will break a young heart. Beautiful girl with a hard, hard look in her eyes. Up and hit the city, but the skyscrapers never get me. I fly above them all the time, straight through cloud nine, flowing fast like a Mississippi. I was a country kid, shooting hoops in the dirt, hiding smokes in the pocket of a homemade shirt, running laps in the yard until my little legs hurt, and then going again. 6 feet of air off a plywood. Metropolis will never get me. Mississippi. Yeah, I grew up and hit the city, but the skyscrapers never get me. I fly above them all the time, straight through cloud nine, flowing fast like the Mississippi. So kann's gehen, wenn man als Country Kid aufgewachsen ist. Die Everett Brothers, die neue CD, die sie gemacht haben, die heißt Love of a Girl, und der Text, naja, er ist eben genau das, wie man sich den ländlichen Süden in diesem Fall vorstellt, mit Vorgarten und Pickup Truck und Küsse im Mondschein und verstecktes Rauchen und so weiter und so fort. Wir haben vorhin Ina Forstmann gehört. Die ist auf Tour. Ich hatte vergessen, die Tourdaten durchzusagen. Ein paar zumindest. Am 14.04. in Hamburg im Nordspeicher, am 15.04. in Berlin im Quasimodo, am 16.04. in München in der Unterfahrt und so weiter und so fort. Es ist eine lange Tour und es gibt viele, viele andere Städte der Bundesrepublik, die sie bereist. Zwei weitere Tourdaten, die nichts mit dieser Sendung zu tun haben, aber eine nette Dame bat mich, diese Tourdaten durchzusagen. Da ist einmal Nicola Rost als Support von Main am 18.04. in Hamburg in der Großen Freiheit, am 19.04. in Essen in der Zeche Karl, am 20.04. in Köln im Karlswerk Victoria. Und am 21.04. in Leipzig im Täubchental. Dann gibt's noch einen Sänger, eine Band, die heißt Hampe. 18.04. in Hamburg im Indra. Wer noch nie im Indra war, sollte mal dahin gehen. Das ist ein ganz, ganz kleiner Club auf der Großen Freiheit, also auf St. Pauli, in der Großen Freiheit auf St. Pauli. Und Und da haben die Beatles eben auch mal gespielt. 30.04. in Warps in der Strandräuber-Spelunke. Am 9.5. in der Beutower Mühle. Kulturelle Landpartie im Wendland. Und das war's zu Hampe. Und jetzt machen wir weiter mit Sierra Farrell. You loved me yet. As you're walking out of sight, walking to a girl who lives down on my street. I'm wondering, my sweetheart, that it isn't me. I'm all alone, all alone, in my house, my home. I'm just wondering, why haven't you loved me? FM. I've had enough of the competition. staring at each other till they fall. Said I had enough of the competition, staring at each other till they fall. Infinite search for recognition is the law of the jungle for us all. People say boys don't cry, but I've seen enough to say we look away. And all together we can try and sing along, you know what I would say. Well, you'd like a sinister. Super Soul Brothers aus Frankreich, die haben ihre zweite CD gemacht, die heißt By the Way, und der Song, der hieß Play It Like a Sister, gesungen von einer Frau, die bei den Brüdern dabei ist. The Super Soul Brothers aus Frankreich, wie gesagt, machen ein bisschen Funk, ein bisschen Soul. Wenn man die neuen CD ganz hört, dann wird es hier und da ein bisschen nervig, weil es ist alles dann doch relativ unruhig. Der nächste Mann heißt Jack McBannon. Der Song, den er gleich singen wird, der heißt Tennessee. Die CD heißt auch Tennessee. Aufgenommen im alten Studio von Johnny Cash. Ich dachte, das wäre abgebrannt. Vielleicht hat er irgendwo ein anderes, irgendwo anders noch eins gehabt. Das ist aber eigentlich alles egal, denn Jack McBannon ist sein Künstlername, da er aus dem schönen, im Bergischen Land gelegenen Wuppertal kommt. Also Jack McBannon und Tennessee. Walls around my life. I've built them high, so I'm safe inside. But I have these dreams, they feel so right, and they let me fly. So I have to tear down these walls. tear down these walls. I can see the hills, feel his grace. I can see my path, and it will take me all the way to California. It will take me all the way to Portland, Maine. Sehr schöner Song. Er kommt nicht aus Wuppertal, sondern aus Hahn mit Doppel-A. Das liegt zwischen Düsseldorf und Wuppertal. Bürgerlich Thorsten Willer, früher bekannt als Willer, und hat eben nun wirklich diesen tollen Song gemacht und sicherlich auch die anderen Songs auf der CD Tennessee sind genauso gut. Auch erst auf Tournee, 18.05. Das hat noch ein bisschen Zeit in Wülfrath, dann am 24.05. in Göttingen, am 1.06. in Berlin, am 7.06. in Gettnau und am 16.06. in Nordwalde. Gettnau ist in der Schweiz. Jetzt machen wir ein bisschen Jazz. Der Mann, na, da ist er. Der Mann, der heißt Matthei Florea. Seine Band heißt Matthei Florea New Grounds und er kommt aus, ich habe es mir aufgeschrieben, aus, ich finde die Notiz nicht, wo ist sie denn nur? Ich erzähle es euch gleich. Thank you. Florea, Pianist und Bandleader in seiner Band The New Grounds. Die CD heißt Snap, der Song hieß Mezzatil und sie kommen aus Estland zurück in die Bundesrepublik. Da gibt es im Süden der Republik eine Band mit dem wunderbaren Namen, haben wir auch schon mal gehört hier, mit dem wunderbaren Namen Club of Problems. Die haben CD gemacht, die heißt genauso und wir hören einen Song und der heißt Dinosaur. There's a house they say down in New Orleans. It's the only one and I know what it means. Sohn. Titel ist ein alter Beatles-Titel. Von der EP Revolver aus dem Jahr 1966, die eigentlich in Memphis, Tennessee aufgenommen werden sollte. Aber weil das irgendwie rauskam und man eine Aufruhr vermutete, wurde sie dann doch eben in London produziert. Geschrieben, klar, von Paul McCartney, ein Liebeslied, das an John Lennons Pool entstand, und der Song gehört zu McCartneys Lieblingsstücken, und auch Lennon nannte es mal in einem Interview als einen seiner Favoriten. Das war also Pat Metheny. Der kommt am Ende des Jahres im November auf Tournee, und der hat eine neue CD gemacht, die heißt irgendwas mit Moon. Wo ist es denn jetzt nun? Moon. Da, Moondial, die ist erschienen, und meines Wissens ist hier There and Everywhere der einzige Song, den er auf dieser CD nicht geschrieben hat. Hat einen schönen Namen. Sie heißen Jenny Don't. Also Jenny tut's nicht. Jenny Don't oder macht es nicht. Jenny Don't and the Spurs. Pain in My Heart hieß der Song. Broken Hearted Blue heißt die dazugehörige CD. Kommt noch eine Frau. Katharina Pejak aus Belgrad. I've been a pack of coyotes, I've been a handful of sand. I've almost never a shooting star. I've been a distant lover, a magnolia flower. Never knew how to follow my heart. And mostly I've been losing and blowing with the wind. Now I'm holding myself together, putting the pearls on a string. And I remember to remember everything, everything. Now I'm no gardener, I'm a bumblebee, buzzing around on a sunny day. But it's time to gather, time to keep. Time is surely working my way. 'Cause lately I've been stranded, a plastic. Pearls on a String hieß der Song, die CD heißt auch so, Katharina Pischek. When you told me you and I were through, turn your back on me, baby, for you're Mr. Somebody New. Life felt the way. Weight of the world, yeah, the weight of the world on my shoulders, yeah, on my shoulders. All those good times and love we made. Riding out, baby, 'cause I got the weight of the world. Oh, got the weight of the world on my shoulder. Oh, on my shoulder. It's a heavy hurting feeling, messing up my head, dragging around all these memories. Yeah, I'll never forget. You were heaven in my arms, my one and only girl. Now I'm carrying, oh, carrying the weight of the world. Texas Hill. Ihre Seite, also ihre Bandseite, besagt, with a new lineup of all-star musicians in the band und so weiter und so fort. Ich habe bis heute nicht rausgekriegt, wer diese all-star musicians sind. Sie spielen aber sehr, sehr gut. Aufgenommen in Muscle Shoals, Alabama, die CD, oder vielleicht gibt es ja auch eine LP mit dem Titel Soldiers. Soul, Rhythm and Blues, Country, Southern Rock und ein bisschen Memphis Blues. Hier ist Luther Johnson und Rock Me Slow and Easy. Rock me slow and easy. Das war es dann auch. Luther Johnson, Lonesome in My Bedroom hieß die CD bzw. die LP damals aus dem Jahr 1992 in Interbena geboren, dann in Chicago gelandet. Zum Schluss hören wir einen Song, der passt eigentlich überhaupt nicht hier rein, aber er hat ein wunderbares Banjo dabei. Sarah Lesch heißt die Interpretin und der Song, der heißt Holzofen Punker Pia Ciao. Einmal ein Punkerboy, der trug den Namen Pierre. Das ist französisch und heißt Peter und ich fand, das hatte Flair. Ich sah ihn auf der Straße stehen mit seinem Irokesen. Ich war sofort hin und weg, ich wollte das Kleingedruckte nicht lesen. Er sagt, ich stehe auf guten Rotwein und auf harte Punkrock-Fans. Ich dachte, oh hallo Herr Punker, hast du auch eigene Fans? Du schöner kleiner Punk, wer hat dein Herz domestiziert? Sag mir, bist du schüchtern oder wirst du gern verführt? Oh hey, ich weiß nichts von der Liebe, es ist schon so lange her. Zeig mir, wie man Liebe macht, also ein Punk up, yeah. Yeah.